Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach: Seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Die Stiefmutter schlägt uns alle Tage. Und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füßen fort. Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen. So gingen sie also über Wiesen und Felder davon. Die Sonne stand aber hoch am Himmel und schien heiß auf die Kinder. Da sprach das Brüderchen: Schwesterchen, mich dürstet. Wenn ich ein Quellein wüsst, ich ging und tränk einmal. Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe und hatte alle Brunnen im Walde verwünscht. Bald standen die Kinder also an einem Bächelein, das so glitzerig über die Steine sprang, dass das Brüderchen sofort daraus trinken wollte. Aber das Schwesterchen hörte, wie es im Rauschen sprach: Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Das Schwesterchen sprach: Ach, Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Reh und läufst mir fort. Aber das Brüderchen hatte sich gleich beim Bächlein niedergekniet, hinabgebeugt und von dem Wasser getrunken. Und wie die ersten Tropfen auf seine Lippen gekommen waren, lag es da als ein Rehkälbchen. Nun weinte das Schwesterchen über das arme, verwünschte Brüderchen und ging immer tiefer in den Wald hinein. Und als sie lange, lange gegangen waren, kamen sie endlich an ein kleines Haus. Und das Mädchen schaute hinein. Und weil es leer war, dachte es: Hier können wir bleiben und wohnen. Und hätte das Brüderchen nur seine menschliche Gestalt gehabt, es wäre ein herrliches Leben gewesen. Kassel, den 20. Februar. Mein lieber Luis, ich schreibe dir in aller Eile, weil die Cholera in Kassel ausgebrochen ist. Begonnen hat es vor 5 Tagen in der Nordstadt. Man möchte meinen, das Volk verhalte sich besonnen und bedacht, doch mitnichten. Jeder, der kann, entflieht der Stadt. Ich sage es ganz frei, mir geht es nicht anders. Ich sorge mich vor allem um Wilhelms Gesundheit und habe daher den Plan gefasst, alsbald möglich gemeinsam mit unserem Bruder zu euch nach Steinau zu reisen, um so dieser Pestilenz zu entkommen. Dein Bruder Jakob. Nanu? Wer wagt sich jetzt noch freiwillig vor die Tür? Ist nicht längst Ausgangssperre? Sollen wir wirklich öffnen? Aber wenn es unser Freund wie Doc ist. Du hast recht. Ich sehe nach, wer es ist. Ah, wie ich sehe, planen Sie eine kleine Reise. Wer könnte es Ihnen verdenken? Aber Sie sind bestimmt nicht zu uns gekommen, um mit uns über die Unbillen der Epidemie zu sprechen, mein lieber Vidocq. Mary, es handelt sich um eine Angelegenheit, die ein rasches Handeln erfordert. Und ich hatte gehofft, dass Sie mir behilflich sein können. Sie können sich unserer Hilfe sicher sein. Was ist geschehen? Eine ganze Familie wird vermisst. Es steht zu befürchten, dass ein Verbrechen geschehen ist. Womöglich ein Mord. Dieser Fall erlaubt keinen Aufschub. Die öffentliche Ordnung ist sehr fragil. Nicht auszudenken, was geschieht, wenn bekannt wird, dass sich ein Mörder rumtreibt, der eine ganze Familie auf seinem Gewissen hat. Was können Sie uns über die Vermissten noch berichten? Die Familie mit dem Namen Stein geht dem Färbergewerbe nach. Und das schon seit mehreren Generationen. Der Vater Hans Stein verstarb vor 2 Jahren am Picardschen Schweißfieber. Seitdem führen die Mutter Elisabeth und ihre beiden Kinder, ein Knabe von 15 Jahren mit dem Namen Jan und die Tochter Julia, 17 Jahre, die Geschäfte. Doch nun sind alle 3 spurlos verschwunden. Wo lebt die beklagenswerte Familie denn? Das ist ein weiteres Hindernis. Das Geöff der Familie Stein liegt am Ende der Holländischen Straße. In der Nordstadt? Ja. Das ganze Viertel steht seit heute unter Quarantäne. Das ist mir bewusst. Mit Vidocqs nächtlichem Besuch sollte ein neuerlicher Fall seinen Anfang finden, dessen dramatische Entwicklung uns schon bald an unsere psychischen und physischen Grenzen bringen sollte. Die verhängte Ausgangssperre zeigte nach Tagen voller Aufruhr und Krawallen Wirkung. Bis auf Gendarmen und Soldaten, die Patrouille liefen, waren kaum Bürger auf den Straßen, die wir am nächsten Morgen in unserer Kutsche auf dem Weg in die Nordstadt durchquerten. Doch bevor wir das Viertel erreichten, mussten wir einen Seuchenkordon passieren. Zwei Soldaten bewachten mittels eines provisorisch errichteten Schlagbaumes die einzige Straße, die in das Viertel führte. Nachdem wir den Seuchenkordon passiert hatten, bot sich uns ein Bild des Schreckens. Nahezu jedes Haus hatte einen amtlichen Totenvermerk. Oh, gütiger Gott! Ich habe so etwas schon mal in Paris erlebt. Es war barbarisch. Nachdem wir das Nordviertel durchquert hatten, erreichten wir die angrenzende alte Färbersiedlung, wo sich auch der Hof der Familie Stein befand. Der kleine, mittelalterliche Färberhof wirkte ungepflegt und war schon teils verfallen. Auf großen Leinen hingen Tücher, die nach dem Färben trocknen sollten. Doch die blasse Farbe und der achtlos liegen gelassene Stoff verrieten uns, dass die Familie ihrem Gewerbe wohl schon seit geraumer Zeit nicht mehr nachging. So ein Durcheinander habe ich selten gesehen. Wir untersuchten das kleine Haus der Familie Stein Zimmer für Zimmer. Nun standen wir in einer beengten Schlafkammer im Obergeschoss des Hauses. Offensichtlich handelte es sich um das Elternschlafzimmer, denn das Bett war groß genug für zwei erwachsene Personen. Der ganze Raum war verwüstet worden. Das Mobiliar des kleinen Raumes lag größtenteils umgeschmissen. Alle Gewänder und anderes Zeugs waren aus dem Schrank gerissen worden. Die Schlafstatt war ungemacht und sah zerlumpt aus. Erst beim näheren Betrachten konnte man erkennen, dass das Bettzeug nicht verdreckt war, sondern vor getrocknetem Blut starrte. Was ist hier nur geschehen? Man kann nicht mal sagen, ob das Blut von nur einer Person stammt. Davon sollten wir erst mal ausgehen. Wieso? Es scheint mir von Bedeutung, dass die vermeintliche Tötung hier im Elternbett stattgefunden hat. Was wollen Sie damit sagen, Monsieur Grimm? Ich befürchte, bei dem Opfer handelt es sich um die Mutter, Elisabeth Stein. Aber so wie das Ganze aus umgewühlt worden ist, könnte es auch ein Raub gewesen sein. Und das oder die Opfer könnten sich einfach ihr Versteck tarnen, bis sie schließlich doch von ihren Mördern gefunden wurden. No? Sehr unwahrscheinlich. Da vorne liegen ein paar Schmuckstücke. Hier hat niemand nach Wertgegenständen gesucht, im Gegenteil. Jetzt bin ich gespannt. Dieser ganze Tatort zeigt uns vor allem die rohe Gewalt, mit der hier gewütet wurde. Derjenige oder diejenigen, die das hier zu verantworten haben, wollten ihr Opfer nicht einfach töten, sondern sie wollten vor allem ihrer Wut Ausdruck verleihen. Das ganze Zimmer, aller Besitz der Familie wurde mutwillig zerstört. Nichts ist hier mehr an seinem angestammten Platz. Das war eine Tat aus Leidenschaft, nicht im Affekt oder aus Kalkulation. Das sind sehr interessante und aufschlussreiche Beobachtungen, mein lieber Freund. Leider fehlt uns nur jede Spur auf den oder die Täter. Wurden die Nachbarn schon befragt? Nein, keiner der Gendarmen wollte sich hier irgendwelchen Kontakten mit den Bewohnern aussetzen. Aber was bleibt uns jetzt anderes übrig? Sie haben recht, Jakob. On y va. Wir fanden den Färber, einen Mann mit dem Namen Kästner, und seinen Gesellen bei der Arbeit vor den riesigen Holzbottichen. Der eine tunkte gerade eine große Stoffmenge in eine grünliche Brühe, während der andere diese mit einem großen Holzpaddel umrührte. Was führt Sie zu uns? Die ganze Gegend steht doch unter Quarantäne. Bei Ihnen sind alle noch wohlauf? Ja, so ist es. Und die Seuche hat uns bisher nicht ereilt und so soll es auch bleiben, so Gott will. Wir sind hier, weil wir uns um den Verbleib der Familie Stein sorgen. Ihr Haus steht verlassen. Seit dem Tod des alten Stein ist es da nicht mehr mit rechten Dingen zugegangen. Berichten Sie bitte. Nun, das Wasserrad stand oft still, wenn Sie verstehen, was ich meine. Die Frau des Färbers hat man gerade gar nicht mehr gesehen und von den Kindern will ich gar nicht anfangen. Doch, genau darum bitten wir Sie jetzt. Der Junge gab allerlei Unsinn von sich. Aber darauf sollte man nicht viel geben. Merde. Wir haben nichts. Wir bedankten uns bei dem Färber und wollten gerade den Hof verlassen, als uns ein junges Mädchen hinterher eilte. Warten Sie! Wie sich herausstellte, handelte es sich um die Tochter des Färbers, Marie. Sie war ungefähr im gleichen Alter wie Julia, die vermisste Tochter der Familie Stein. So, warten Sie doch! Was gibt es noch? Ich habe gehört, wie Sie mit meinem Vater über die Steins gesprochen haben. Ich mache mir große Sorgen um Julia. Du kennst das Mädchen? So ist es. Ich habe vor 3 Tagen etwas beobachtet, das vielleicht von Bedeutung ist. Dann sprich. Früher waren Julia, Jan und ich die engsten Freunde. Doch nach dem Tod ihres Vaters zogen sich die beiden immer mehr zurück. Immer seltener verbrachten wir gemeinsame Zeit, was mich sehr betrübt hat. Früher hatten wir die Angewohnheit, wenn einer von uns Zeit für ein Treffen hatte, uns ein Signal zu geben. Dazu hängten wir jeweils ein rotes Tuch aus dem Fenster unserer Schlafkammern. Unsere Häuser stehen ja in Sichtweite beieinander. Aus Gewohnheit gucke ich immer noch jeden Morgen aus meinem Fenster rüber zum Hof der Steins, in der Hoffnung auf ein Zeichen von meinen Freunden. Und vor ein paar Tagen wurde ich so Zeugin eines heftigen Streits zwischen Julia und einem eleganten jungen Mann. Konntest du hören, was sie sprachen? Nein. Dazu sind unsere Häuser dann doch zu weit voneinander entfernt. Was geschah weiter? Jan kam dazu. Und als nächstes sah ich nur noch den jungen Edelmann in seine Kutsche steigen und davonfahren. Den jungen Edelmann hast du nicht früher schon einmal gesehen? Nein. Zu uns hier in die Färbersiedlung verirren sich sehr selten Besucher. Kannst du uns den jungen Mann vielleicht etwas näher beschreiben? Er war vielleicht etwas älter als Julia, aber nicht viel. Etwa in ihrem Alter. Auch aus der Entfernung konnte man erkennen, dass er ein überaus ansehnlicher, hochgewachsener junger Mann war. Ein rechter Prinz. Hatte seine Kutsche ein entsprechendes Wappen? Jetzt, wo Sie es sagen. Ja, da war ein Wappen. Wenn ich mich recht erinnere, war da ein Turm und ein Falke drauf zu erkennen. Ja, aber das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Das war schon sehr hilfreich. Merci beaucoup. Wir verabschiedeten uns von dem jungen Mädchen und beschlossen, am nächsten Tag mit unserer Untersuchung und Befragung weiterzumachen. Als wir endlich die Nordstadt hinter uns gelassen hatten, waren wir erstmal alle heilfroh. Die drängendste Frage wäre jetzt, wer ist dieser unbekannte Prinz? Lieber Jakob, langsam mache ich mir Sorgen um euch. Wo bleibt ihr? Seit der Ankündigung eurer Ankunft sind nunmehr 5 Tage vergangen. Seid ihr wohl auf? Hat sich eure Reise verschoben? Lass mich wissen, dass es euch gut geht. Lotte kommt um vor Sorge, genau wie Mutter und unsere liebe Freundin Jenny. Lieber Louis. Dein Louis. Ich habe schlechte Nachrichten. Unser geliebter Bruder Wilhelm ist an der Cholera erkrankt. Die Schuld daran gebe ich mir allein. Wir haben an einem dringenden Fall als Aufklärer gearbeitet, als wir in direkten Kontakt mit Erkrankten kamen. Wilhelms Zustand verschlechtert sich von Tag zu Tag. Ich mache mir große Sorgen. Unser Freund Dr. Reil weicht Wilhelm nicht mehr von der Seite. Dennoch bleibt uns wohl nichts weiter, als um Wilhelm zu beten. Lieber Jakob, welch betrübliche Neuigkeiten. Wir alle sind in großer Sorge um Wilhelm und dich. Pass bloß auf, dass du nicht auch noch an dieser verteufelten Pestilenz erkrankst. Bitte, lass uns stetig wissen, wie es unserem Bruder geht. Teure Jenny, dein Louis. Wie du bestimmt schon von Louis erfahren hast, ist unser lieber Wilhelm schwer an der Cholera erkrankt. Ich komme um vor Sorge und dennoch bitte ich dich um deine geschätzte Mithilfe in unserem neuerlichen Fall. Wir suchen eine Adelsfamilie, deren Wappen einen Turm und einen Falken trägt. Leider kann ich dir keine genaueren Beschreibungen geben. Aber der Sohn der Familie ist ein, ich zitiere, ansehnlicher, hochgewachsener Prinz in Wilhelms und meinem Alter. Kannst du mit diesen fragmentarischen Angaben etwas anfangen? Über jeden Hinweis wäre ich dir überaus dankbar. Lieber Jakob. Dein Jakob. Wie geht es unserem Wilhelm denn in der Zwischenzeit? Ich würde am liebsten sofort zu euch kommen. Doch Mutter will es mir unter keinen Umständen erlauben. Bitte gib uns umgehend Nachricht, wenn sich Wilhelms Zustand verändert. Ich bete jeden Tag für ihn. Nun zu deiner Frage. Du hast Glück, dass ich mich so gut mit den hessischen Adelsgeschlechtern auskenne. Denn tatsächlich gibt es nur eine Familie, die solch ein Wappen hat. Die Familie des Landgrafen Ernst August von Falkenberg aus Vellmar, ganz in der Nähe von Kassel. Er hat nur einen einzigen Sohn, Kuno von Falkenberg. Ich habe ihn bisher nie persönlich kennengelernt, doch heißt es, er sei ein stattlicher junger Mann mit einnehmendem Charakter. Ich hoffe, das hilft dir weiter, mein lieber Jakob. In Gedanken bin ich bei euch und bleibe für immer eure treue Freundin Jenny. Und Güte! Oh, Verzeihung. Ich hoffe, ich habe Sie nicht getroffen. Ich wollte Wilhelm nicht von der Seite weichen, doch drängte die Angelegenheit um das Verschwinden der Familie Stein. So begab ich mich, nach 3 durchwachten Tagen und Nächten an Wilhelms Bett, gemeinsam mit Widoc nach Fellmar zum Anwesen des Landgrafen von Falkenberg. Schießt ihr immer auf eure Gäste? Durchlaucht? Natürlich nicht. Was verschafft mir denn das Vergnügen, Herr... Eugène François Widoc. Und das ist Jakob Grimm. Guten Tag. Der junge Prinz war mit einem verschmitzten Lächeln auf uns zugeschritten. Seine hochgewachsene Statur entsprach der Beschreibung der Färbertochter, genau wie sein ansehnliches Erscheinungsbild. Wir hätten ein paar Fragen bezüglich eurer Bekanntschaft mit der Familie Stein. Kaum hatte mein Begleiter den Namen Stein ausgesprochen, konnte man für einen kurzen Moment ein Unbehagen beim Prinzen erkennen. Doch als er bemerkte, dass ich ihn beobachtete, zauberte er sofort wieder sein charmantes Lächeln auf sein Gesicht. Ich verstehe nicht recht. Wir untersuchen das spurlose Verschwinden der Familie Stein aus dem holländischen Viertel Kassels. Und was habe ich damit zu schaffen? Na, jetzt tut nicht so, als wüsstet ihr nicht, wer diese Leute sind. Was werfen Sie mir überhaupt vor? Es wurde uns berichtet, dass ihr vor ein paar Tagen der Färberfamilie einen Besuch abgestattet habt und es zu einer heftigen Streiterei zwischen euch und der Tochter der Familie, Julia Stein, kam. Wieso sollte ich mich mit einer solchen Person streiten? Sagt es uns, Durchlaucht. Doch gerade als Widoc den Prinzen soweit hatte, kam ein distinguierter älterer Herr zu uns geeilt. Sein Blick verriet, dass es ihm überhaupt nicht behagte, dass wir mit dem Prinzen sprachen. Was geht hier vor? Wer sind Sie? Und was wollen Sie von meinem Sohn? Wir befragen ihn zu einem vermissten Fall, den wir versuchen aufzuklären. Mein Name ist Eugène François Widoc und mein Begleiter ist Jakob Grimm, Oheit. Was sollte mein Sohn mit solch einer Angelegenheit zu schaffen haben? Er wurde gesehen. Der Graf warf seinem Sohn einen missbilligenden Blick zu und wandte sich dann wieder zu uns. Nun, dann muss diejenige Person sich ganz eindeutig geirrt haben. Unsere Familie genießt ein hohes Ansehen und wir verkehren nur in den entsprechenden Kreisen. Das gilt auch für meinen Sohn. Und nun muss ich Sie dringend bitten, uns zu verlassen. Nun gut. Doch sollten wir weitere Hinweise darauf finden, dass euer Sohn mit dem Verschwinden der Familie zu tun hat, werdet ihr euch einen erneuten Besuch von uns gefallen lassen müssen, Durchlaucht. Der Graf nickte unmerklich und bedeutete uns so, dass dieses Gespräch beendet war. Ohne neuerliche Erkenntnisse verließen wir das Anwesen der Familie von Falkenberg. Wir haben keine neuen Hinweise gefunden und stehen immer noch genau da, wo wir mit unseren Nachforschungen begonnen haben. Uns läuft die Zeit davon. Was sollen wir nur tun? Es hilft nichts. Wir sollten das Haus der Familie ein weiteres Mal untersuchen. Es muss sich dort etwas finden lassen. Irgendwas. Mein Widerstreben, in das Quarantäneviertel zurückzukehren, war groß. Dennoch machten wir uns erneut auf den Weg in die Nordstadt. Wir arbeiteten uns von der Dachkammer bis in die Wohnstube der Familie Stein durch. Doch fanden wir nicht den kleinsten verwertbaren Hinweis. Zuletzt untersuchten wir auch das Kellergewölbe, aber bis auf allerlei alten Tand und abgelegtes Zeug fand sich auch hier nichts Brauchbares. Das kann doch nicht möglich sein. Wir müssen etwas übersehen. Aber was? Ich weiß es doch auch nicht. Widoc schritt ungehalten auf und ab. Moment. Fällt Ihnen auch etwas auf? Was sollte mir auffallen? Spucken Sie es schon aus, Grimm. Der Geruch? Ist nicht der beste, Marie. Aber ist das verwunderlich? Es ist ein Keller. Eine Färberei. Aber hier riecht es anders als sonst auf dem Hof. Als wäre ein Tier verendet. Ja, das trifft es gut. Naja, wahrscheinlich eine tote Ratte. Doch schien sich mein hochgewachsener Begleiter nicht mit dieser Annahme zufrieden zu geben. Richtete sich auf und begab sich mit seiner imposanten Nase auf Spurensuche. Aber hier drüben wird das intensiver. Ich folgte ihm und wir gelangten in ein kleines Gelass. Leer. Auch keine tote Ratte oder sowas. Aber der Gestank hier ist atemberaubend. Leuchten Sie mal auf die Wand. Bei näherer Betrachtung sah man im Schein der Laterne, dass der Mörtel hier lückenhaft und schlampig verteilt worden war. Was meinen Sie? Die übrigen Wände sind akkurat gemauert. Nur diese hier scheint in Eile und ohne Sorgfalt hochgezogen worden zu sein. Aus dem Weg! Was haben Sie vor? Ich werde mir diese Wand einmal näher anschauen. Unerbittlich bearbeitete Vidocq mit einem Metallprügel die Wand. Die ersten Hiebe ließen nur unsere Ohren erzittern. Doch unser französischer Freund ließ sich davon nicht entmutigen und hieb immer weiter auf die Wand ein, bis erster Mörtel aus den Fugen rieselte. Endlich hatte Vidocq ein kleines Loch in die Wand gebrochen. Im Schein der Laterne konnten wir erkennen, dass sich hinter der Wand ein Hohlraum befand. Sofort verstärkte sich der Verwesungsgeruch. Ich half meinem Freund und schon bald war das Loch groß genug, um hineinzusehen. Halten Sie die Laterne hoch! Hier. Wir blickten in das Loch und erschraken. Mon Dieu! Grundgütiger! In dem Hohlraum lagen die zusammengekauerten sterblichen Überreste einer Frau. Nach der Statur und dem grauen Haar zu urteilen, muss das die Mutter der Geschwister sein. Aber was ist das? Zwischen den Fingern ihrer Hand konnte man etwas Goldenes blitzen sehen. Ich muss ihre Hand auseinanderbrechen. Uns blieb nichts anderes übrig, wenn wir wissen wollten, was sich da zwischen ihren Fingern verbarg. Ein Siegelring. Vidocq nahm ihn hoch und betrachtete ihn eingehend. Mon Dieu. Ein Turm und ein Falke. Nun hatten wir traurige Gewissheit. Ein Mord war geschehen und Prinz Kuno von Falkenberg schien tief darin verwickelt zu sein. Wahrscheinlich befinden sich die Geschwister Stein in großer Gefahr. Wenn sie überhaupt noch leben. Eine Zeit lang lebten Brüderchen und Schwesterchen so allein in der Wildnis. Da trug es sich zu, dass der König des Landes eine große Jagd in dem Wald abhielt. Hörnerblasen, Hundegebell und das lustige Geschrei der Jäger schall durch die Bäume. »Ach«, sprach da das Rehlein zu seiner Schwester, »lass mich hinaus in die Jagd, ich kann's nicht länger mehr aushalten«, und bat so lange, bis das Schwesterchen einwilligte. Als der König es erblickte, sprach er zu seinen Jägern, »Nun jagt ihm nach den ganzen Tag bis in die Nacht, aber dass ihm keiner etwas zuleide tut.« Am Abend dann aber eilte der König dem Reh voraus bis zum Waldhäuschen. Und als er vor dem Türlein war, da ging die Tür auf, und der König trat herein, und da stand ein Mädchen. Das war so schön, wie er noch keins gesehen hatte. Das Mädchen erschrak, als es sah, dass nicht sein Rehlein, sondern ein Mann hereinkam, der eine goldene Krone auf dem Haupt hatte. Aber der König sah es freundlich an, reichte ihm die Hand und sprach, »Willst du mit mir gehen, auf mein Schloss und meine liebe Frau sein?« »Ach ja«, antwortete das Mädchen, »aber das Rehchen muss auch mit, das verlass ich nicht.« Sprach der König, »es soll bei dir bleiben, solange du lebst, und soll ihm an nichts fehlen.« Der König nahm das schöne Mädchen auf sein Pferd und führte es in sein Schloss, wo die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde. Als die böse Stiefmutter aber nun hörte, dass sie so glücklich waren und es ihnen so wohl ging, hatte sie keinen anderen Gedanken, als wie sie die beiden doch noch ins Unglück bringen könnte. Nun kam die Königin nieder, als der König gerade auf der Jagd war. Sie hatte ein schönes Knäblein zur Welt gebracht. Da nahm die alte Hexe die Gestalt der Kammerfrau an, trat in die Stube, wo die Königin lag, und sprach zu der Kranken, »Kommt, das Bad ist fertig, das wird euch wohltun und frische Kräfte geben.« So legte sie sie in die Wanne und schloss die Türe hinter ihr ab. In der Badstube aber hatte sie ein rechtes Höllenfeuer angemacht, das die schöne junge Königin bald ersticken musste. Als das vollbracht war, setzte sich die Alte die Haube der Königin auf und legte sich ins Bett an ihrer Stelle. Am Abend, als er heimkam und hörte, dass ihm ein Söhnlein geboren war, freute er sich herzlich und wollte ans Bett seiner lieben Frau gehen und sehen, was sie machte. Da rief die Alte geschwind: Beileibe, lass die Vorhänge zu. Ich darf noch nicht ins Licht sehen und muss Ruhe haben. Der König ahnte nicht, dass eine falsche Königin im Bette lag. Auch wenn ich Wilhelm nicht von der Seite weichen wollte, drängte Vidocq mich, ihn zu einer erneuten Befragung des Prinzen zu begleiten. Nur ungern ließ ich unseren Bruder zurück. Und wie zu erwarten, wurden wir nicht sonderlich wohlwollend von dem Landgrafen empfangen. Was verschafft uns dieses zweifelhafte neuerliche Vergnügen, meine Herren? Unser französischer Freund streckte dem Grafen den Siegelring entgegen. Das ist doch euer Wappen, n'est-ce pas? Wo haben Sie den her? Wir fanden den Ring bei den sterblichen Überresten von Frau Elisabeth Stein. Der Ring könnte gestohlen worden sein, um meinem Sohn etwas anhängen zu wollen. Man hört doch immer wieder von üblen Erpressungsversuchen und dergleichen. Mit allem nötigen Respekt, Hoheit. Euer Sohn wurde auf dem Anwesen des beklagenswerten Opfers gesehen, wie er sich heftig mit der Tochter der Toten stritt. Alles spricht dafür, dass er sehr wohl in diese Angelegenheiten verstrickt ist. Inwiefern er auch was mit dem Mord zu tun hat, das gilt es nun herauszufinden. Mord? Mein Sohn? Wusstet ihr von der Liaison zwischen eurem Sohn und der Tochter des Färbers, Julia Stein? Der Tochter? Ja. Als ich davon erfuhr, versuchte ich sofort, es zu unterbinden. Das Mädchen ist für einen Prinzen nicht standesgemäß. Wir hatten einen bitterlichen Streit darüber. Ich drohte ihm, ihn zu verstoßen und zu enterben, wenn er nicht zur Vernunft käme. Doch er wollte partout nicht hören. Er war überzeugt davon, dieses Mädchen retten zu müssen. Sie sei seine große Liebe. Aber was weiß ein dummer Junge schon von solchen Dingen? Die Liebe hat manchmal eine ungeheuerliche Kraft. Er ist mein einziges Kind. Er musste nie auch nur das Geringste entbehren. Eine erstklassige Ausbildung hat er genossen. Ich habe ihn in die besten Kreise eingeführt. Was sollte ein junger Mann mit solch verheißungsvollen Aussichten von einer verarmten Magd wollen? Das will mir nicht in den Sinn kommen. Das wollen wir herausfinden. Nun gut, ich lasse nach ihm rufen. Was wünscht Ihr Hoheit? Lasst nach meinem Sohn schicken. Ich muss ihn sprechen. Das ist schwerlich möglich. Der Prinz ist soeben mit seinem Pferd davongeritten. Seht ihr es jetzt, Hoheit? Der Prinz hat etwas zu verbergen. Wohin könnte er geritten sein? Das ist mir nicht bekannt. Habt ihr eine Idee, Hoheit? Da tut man alles für sein Kind. Und dennoch ist es nicht genug. Ein Glück, dass seine selige Mutter das nicht mehr erleben muss. Bitte sorgen Sie dafür, dass ihm nichts geschieht. Ja. Wir verließen den Grafen und nahmen ihm das Versprechen ab, dass er sich umgehend bei uns melde, sollte Prinz Kuno zurückkehren. Alsdann machten wir uns auf den Rückweg in die Stadt. Vidocq blickte während der Kutschfahrt lange nachdenklich aus dem Fenster, bis er einen Entschluss gefasst hatte. Wir müssen erneut mit Marie Kestner sprechen. Nochmal in das Seuchengebiet? Bedenken Sie, wie es meinem Bruder gerade ergeht. Sie hat uns den bisher wichtigsten Hinweis gegeben. Sie könnte vielleicht noch mehr wissen. Sie haben recht, Vidocq. Ein Arzt fragt auch nicht, ob er sich bei seinen Patienten in Gefahr begibt. Gleich morgen früh werden wir sie aufsuchen. Aber jetzt muss ich zu meinem Bruder zurück. Kassel, den 9. März. Lieber Louis, ich kann die frohe Kunde geben, dass es unserem Wilhelm nach einer letzten bangen Nacht endlich ein wenig besser geht. Das Fieber sinkt seit einigen Stunden. Sehr langsam, aber stetig. Auch wenn unser Bruder noch sehr schwach ist, wage ich zu hoffen, dass er bald über den Berg sein wird. Auch hier in Kassel hat sich die Lage etwas entspannt. Wie mir zu Ohren gekommen ist, scheint die Epidemie langsam abzuebben. Derweil versuchen Vidocq und ich immer noch, den Mord an Elisabeth Stein und das Verschwinden ihrer beiden Kinder aufzulösen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Dein Jakob. Meine Erleichterung ob der Verbesserung von Wilhelms Gesundheitszustand machte es mir um ein Vielfaches leichter, gemeinsam mit Vidocq am nächsten Morgen ein weiteres Mal in die Nordstadt zu fahren. Auch hier kehrte man langsam wieder zur Normalität zurück. Die Straßen waren inzwischen geräumt und zaghaft wagten sich vereinzelt wieder Bürger heraus. Als wir den Hof der Kästners erreichten, ging der Färber mit seinem Gesellen der Arbeit nach, als wäre nie etwas geschehen. Sie schon wieder? Was wollen Sie denn noch? Wir müssen noch einmal Ihre Tochter Marie sprechen. Es ist von großer Wichtigkeit. Also gut. Marie, Komm doch mal zu uns. Das junge Mädchen kam zu uns geeilt und blickte uns sorgenvoll an. Haben Sie die beiden gefunden? Leider nein. Deshalb sind wir hier. Hast du eine Ahnung, wo Sie und Ihr Bruder sich versteckt haben könnten? Wieso sollten Sie sich verstecken? Wir haben Elisabeth Stein tot aufgefunden. Hier ist es Maria. Und die beiden? Keine Spur. Deshalb müssen wir dringend herausfinden, wo sich Jan und Julia befinden. Sie allein können uns Aufschluss über die Geschehnisse in ihrem Haus geben. Wohin könnten die beiden denn gegangen sein? Bitte, denkt nach. Nun, da wäre nur die alte Hütte im Wald. Hm? Wir haben da als Kinder oft gespielt. Wo finden wir diese Hütte? Ein kleiner Fußmarsch auf dem Pfad in den Wald hinter den Häusern. Sie müssen sich an der Weggabelung links halten, dann können Sie die Hütte nicht verfehlen. Danke. Wir verabschiedeten uns und folgten dem Weg, wie von Marie beschrieben. Wir waren bereits seit geraumer Zeit unterwegs und hatten die Hütte immer noch nicht gefunden. Sehen Sie, der verlorene Prinz ist wieder aufgetaucht. Mir scheint, er hat das gleiche Ziel wie wir. Kommen Sie, dem gehen wir mal nach. Der Prinz schien ganz genau zu wissen, wohin er wollte, und so folgten wir ihm unbemerkt. Nach einem kurzen Fußmarsch durchquerte der Prinz ein kleines Bächlein und setzte dann seinen Weg fort. Diese Hütte hätten wir im Leben nicht gefunden. Auf einmal blieb der Prinz stehen und beobachtete etwas gebannt. Wir schlichen uns heran und sahen, wie ein Knabe von etwa 15 Jahren mit einem goldenen Halsband versehen durch den Wald sprang. Jan Stein! Anzunehmen. Prinz Kuno trat vorsichtig auf ihn zu und berührte den Jungen sanft an der Wange, woraufhin der sich zart an ihn schmiegte. Geht es dir gut, kleines Rehlein? Ist dein Schwesterchen auch hier? Der Knabe nickte, während der Prinz weiter zart über dessen Wange strich. Plötzlich aber wandte sich Jan von ihm ab und sprang wieder los. Hey, warte, du Wildfang! Schnell, Jakob, kommen Sie! Wir nahmen die Verfolgung der beiden jungen Männer auf und folgten ihnen über Stock und Stein, bis wir tatsächlich zwischen den Bäumen eine alte Steinhütte erblickten. Wir beobachteten, wie der Knabe hektisch an die Tür klopfte und laut rief: Schwesterchen! Lieb Schwesterchen! Lass mich wieder herein! Jan! Bleib stehen! Die Tür der Hütte ging einen Spalt weit auf und der Junge zwängte sich herein, ehe die Tür mit einem lauten Krachen wieder geschlossen wurde. Jan! Julia! Lasst mich herein! Du musst die Losung sagen! Geliebtes Brüder und Schwesterlein, lasst mich zu euch herein! Die Tür schwang auf und Julia sprang dem Prinzen um den Hals. Geht es euch gut? Ihr müsst nicht mehr lange hier aushalten. Wir werden bald alle zusammen weggehen und alles wird gut. Ein knackender Ast unter meinem Fuß verriet uns schließlich. Oh, wer ist da? Prinz Kuno zückte zu unserem Entsetzen eine Pistole. Er ist bewaffnet. Schnell! Stehen bleiben! Oh, Vidocq, was tun Sie da? Oh, Vidocq! Oh. Keine Bewegung! Sie haben es gesehen! Ich bin ein guter Schütze! Vidocq? Ja, irren Sie auf ihn. Es ist nur ein Streifschuss, kein Problem. Julia, geh zurück in die Hütte und pass auf unseren Jan auf. Sie haben keine Chance, Prinz Kuno. Lassen Sie den Unsinn und bringen Sie nicht noch mehr Menschen in Gefahr. Verschwindet! Lasst uns endlich in Ruhe! Warum könnt ihr uns nicht so leben lassen, wie wir sind? Jan kam herausgerannt und lenkte den Prinzen für einen Moment ab. Jan, geh schnell zurück in die Hütte. Ich hab das hier unter... Vidocq hatte die kurze Ablenkung genutzt und seinerseits einen gezielten Schuss auf den Prinzen abgegeben. Ihr Mörder! Das Mädchen kam jetzt ebenfalls aus der Hütte gerannt und warf sich weinend über den zusammengesackten Körper des Prinzen. Der Junge war inzwischen wieder in der Hütte verschwunden, saß auf einer notdürftig aus Moos und Gräsern geschaffenen Bettstatt und raufte sich die Haare. Warum haben Sie ihn umgebracht? Er lebt! So helfen Sie uns doch, er stirbt sonst! Während Vidocq seine Wunde notdürftig selbst versorgte, verband ich den Prinzen mit Fetzen meines Hemdes. Vidocq hatte ihn in der Brust getroffen und Kuno verlor viel Blut. Zurück im Färberviertel brachten wir Prinz Kuno mit unserer Kutsche in die Kasseler Charité. Dort ließ sich auch Vidocq versorgen. Ich ließ die Geschwister Stein sodann auf die Hauptwache der Gendarmerie bringen. Am Abend begannen wir dann mit der Befragung der beiden. Doch zeigten sie sich verstockt und gaben wenig Preis. Ihr bleibt also dabei, dass eure Stiefmutter bei einem Unfall zu Tode gestürzt ist und ihr der Frau die Wundenpost umbeigebracht habt, um es wie einen Überfall aussehen zu lassen. Ja! Für wie blöd haltet ihr uns eigentlich? Was ich dabei nicht verstehe, warum habt ihr sie dann anschließend eingemauert? Wir kamen keinen Schritt weiter. Unsere Befragungen führten zu nichts. Ratlos zogen Vidocq und ich uns zurück. Wir müssen den Prinzen befragen. Nur er allein kann uns darauf eine Antwort geben. Dann hoffen wir mal, dass er noch mit uns sprechen kann. Mhm. Prinz Kuno, wir müssen wissen, was geschehen ist. Wir wollten doch nur nach unserer Neigung leben. Warum neiden uns alle unser Glück? Wie ist Ihr Ring in die Hand der Ermordeten gelangt? Sie wollte mich erpressen. Wollte meinem Vater alles erzählen. Ihr Vater weiß doch alles. Er hat uns gesagt, dass er alles unternommen hätte, sie von Julia abzubringen. Die alte Hexe wollte meinem Vater sagen, dass ich Unzucht mit Jan treibe. Dabei lieben wir uns alle nur wie Geschwister. Deshalb haben Sie sie getötet. Nein, sie hat mich angegriffen und mich herumgestoßen und Päderast geschimpft. Jan und Julia. Jan? Julia. Was? Jan, ich konnte nicht. Prinz Kuno. Prinz Kuno, was wollt ihr sagen? Er hat das Bewusstsein verloren. Prinz Kuno. Er ist tot. Der Prinz ist von uns gegangen. Prinz Kuno hatte sein Wissen um die Lösung unseres Falles mit sich in den Tod genommen. Ratlos trennten Vidok und ich uns für diesen Tag. Ein Mensch war vor unseren Augen gestorben. Und trotz aller Anstrengung hatten wir den Tod eines anderen nicht aufklären können. Jakob? Gegen Mitternacht erreichte ich, erschöpft und enttäuscht über die Geschehnisse des Tages, unsere Wohnung. Zu meiner Überraschung war Wilhelm noch wach und rief nach mir. Ist dir wieder besser? Ja. Dr. Reil meint, ich sei über den Berg. Endlich mal eine gute Nachricht an diesem abscheulichen Tag. Was ist geschehen? Möchtest du das wirklich alles hören? Bist du nicht zu schwach dafür? Ich brenne darauf zu erfahren, was passiert ist. Gut. Ich berichtete meinem Bruder in allen Einzelheiten die Geschehnisse seit seiner Erkrankung und schloss mit dem traurigen Ende und dem Tod des Prinzen. Und die Geschwister schweigen? Beharrlich. Ihre Allianz ist unüberwindbar. Dann solltet ihr die beiden getrennt voneinander befragen. Zu welchem Zwecke? Mir scheint, sie finden ihre Sicherheit nur in ihrer Gemeinschaft. Ein bisschen wie wir, oder? Ja, Bruder. Wenn die beiden getrennt werden, könntet ihr diese Kraft brechen. Vidok war sofort von Wilhelms Plan überzeugt. Wir trennten die Geschwister voneinander. Wie geht es Kuno? Der Prinz ist gestern Nacht verstorben. Sie haben ihn umgebracht. Nein. Nein, euer Schweigen hat ihn umgebracht. Wir haben uns geschworen, es niemals zu verraten. Hat der Prinz eure Stiefmutter getötet? Sie wollte nicht verstehen, dass wir drei zusammengehören. Niemand wollte das. Und deshalb habt ihr sie getötet? Sie war seit dem Tod unseres Vaters so böse mit uns. Und Jan war doch noch so klein. Sie neidete uns sogar unsere Freundschaft mit Marie, dem Mädchen vom Nachbarhof. Sie ließ uns kaum eine Pause bei der Arbeit. Und Prinz Kuno, welche Rolle spielte er in dieser unheilvollen Ménage à trois? Er hat ein paar Mal bei uns auf dem Tuchmarkt gekauft und sich gut mit Jan verstanden. Ich mochte ihn auch auf Anhieb gerne. Aber keiner dachte je, dass wir uns auch außerhalb des Marktes einmal begegnen würden. Aber einmal auf unserem Heimweg kreuzten sich unsere Wege. Er lud uns in ein Gasthaus ein. Es war so wunderschön, dass er sich überhaupt nicht um unseren Standesunterschied scherte. Wir verabredeten uns nach dem nächsten Markttag wieder in dem Gasthaus. Und irgendwann erzählte ihm Jan von unserer einsamen Hütte im Wald. Sie trafen sich also bei der Hütte. Und was geschah dann? Wir wollten alle drei zusammen fortgehen. Aber dann hat uns Marie verraten. Das Mädchen vom Nachbarhof? Ja, Sie kannte auch die Hütte. Früher haben wir dort zu dritt gespielt. Sie ist eines Tages dort gewesen, als wir gerade mit Kuno da waren. Ihr seid richtig gemein. Sie war vielleicht auch in Jan verliebt. Jedenfalls ist sie wütend weggerannt, ehe wir uns erklären konnten. Sie hat dann alles unserer Stiefmutter gesagt, wie wir später erfahren mussten. Wie das? Die hat uns beim nächsten Mal in der Hütte aufgelauert, uns beschimpft und uns nach Hause geschickt. Und der Prinz? Den hat sie rumgestoßen, ihn einen Päderasten genannt und ausgelacht. Sie wollte ihn bei seinem Vater verleumden, wenn er sie nicht für ihr Schweigen bezahlen würde. Und was ist dann passiert? Sie stieß weiter Kuno vor sich her und lachte ihn aus. Er sei ein Mädchen und könne sich ja ohnehin nicht wehren. Schließlich hatte sie ihn aus der Hütte getrieben, wo er mit dem Rücken gegen einen Baum stieß und ihr nicht mehr ausweichen konnte. Sie schlug immer fester auf ihn ein und endlich packte er ihre Handgelenke und stieß sie zurück. Und dann? Sie stolperte rückwärts über eine Wurzel und schlug hart mit dem Kopf auf einen Stein. Sie müssen mir glauben, es war keine Absicht. Ihr Blut kann man bestimmt noch dort am Stein und im Moos sehen. Beruhigen Sie sich, wir werden das sicher überprüfen. Aber wieso diese zahllosen Stichverletzungen? Wir waren natürlich alle erschrocken, aber meine Stiefmutter lebte noch. Jedenfalls atmete sie und stöhnte auch von Zeit zu Zeit. Hm. Wir wollten doch, dass alles wieder gut wird. Sie versorgten also die Verletzte? Ja. Kuno und Jan trugen sie zum Hof zurück. Dort legten sie sie in ihre Schlafkoje. Um ihren Kopf zu verbinden, schnitt ich gerade mit einem Messer ein Tuch in Streifen. Und dann? Plötzlich fuhr meine Stiefmutter wie vom Teufel gestochen hoch und fasste Prinz Kuno bei den Händen. Sie geiferte und spuckte. Der Prinz schrie vor Schrecken und ich stürzte zu den beiden und stach zu. Sie aber hörte nicht auf zu schreien. Im Gegenteil, sie fing auch noch an zu lachen. Also stach ich so lange zu, bis sie endlich Ruhe gab. Und Jan und der Prinz? Kuno wollte sofort alle Schuld auf sich nehmen. Schließlich sei unsere Stiefmutter ja durch seine Schuld so schwer gestürzt. Aber das wollte ich auf keinen Fall zulassen. Wir gerieten darüber sogar in Streit. Jan hatte dann die Idee, es wie einen Überfall aussehen zu lassen. Ja. Wir sollten den Leichnam verschwinden lassen und dann selber verschwinden. So sehe es aus, als wären wir als ganze Familie Opfer eines Überfalls geworden. Wäre dann nicht der Siegelring? Wir haben nicht geahnt, dass unsere Stiefmutter ihm den Ring bei ihrem letzten Angriff vom Finger gerissen hat. Als dem Prinz der Verlust dann klar wurde, haben wir das ganze Haus auf den Kopf gestellt, aber ihn nicht wiedergefunden. Wie auch. Vor Wut darüber haben wir beide fast den ganzen Hausstand zertrümmert. Während Jan in aller Seelenruhe im Keller ihre Stiefmutter einmauerte. Ja. Ich betrachtete das Mädchen eingehend. Tiefe Verzweiflung stand ihr ins Gesicht geschrieben. Ich hatte keinen Grund, ihren Schilderungen nicht zu glauben. Der Tod ihrer Stiefmutter folgte keinem Plan, war vielmehr das Ergebnis vieler Ursachen. Der frühe Tod der leiblichen Mutter, die fehlende Liebe nach dem Tod des Vaters, die Fremdheit mit der Stiefmutter, das kurze Glück. Wir müssen anfangen, die Motivationen der Taten zu verstehen, um zu gerechten Urteilen über die Täter zu kommen. Julia hatte ihre Mutter getötet, um ihre Liebe zu schützen. Die Liebe zu ihrem Bruder und dem Prinzen. Aber was hat den Prinzen an die Geschwister gebunden? Er hatte eine ganz ähnliche Art von Einsamkeit erlitten. Den frühen Tod der Mutter, die Distanz des Vaters, keine Geschwister. Zum Glück haben wir ja uns. Kassel, den 12. März. Lieber Louis, ich kann die glückliche Nachricht vermelden, dass Wilhelm wieder gänzlich genesen ist und die Cholera als besiegt und überwunden gilt. Gestern wurde die Quarantäne auch in der Nordstadt aufgehoben und wir können nun wieder zu unserem gewohnten Tagewerk zurückkehren. Die ebenso dramatischen wie unfassbaren Begebenheiten um die Färberfamilie Stein und den tragischen Tod des Prinzen Kuno von Falkenberg bitte ich dich, wie schon bei unseren Fällen zuvor, mit höchster Diskretion zu behandeln. Wilhelm hat sich anlässlich dieser Angelegenheit ein neues Märchen ausgedacht, das glücklicherweise doch sehr von den tatsächlichen Begebenheiten abweicht. Er gedenkt es, Brüderchen und Schwesterchen zu nennen. Ich schicke dir eine Abschrift seines ersten Entwurfs mit. Dann siehst du ja selbst, wie viel einvernehmlicher und friedlicher das Schicksal dieser Protagonisten ist. Grüß mir unsere liebe Familie und auch Jenny von Droste zu Hülshoff. Auf bald, in inniger Liebe, dein Bruder Jakob.